announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. Heute hier an diesem Freitag, den 2.10. Wir haben heute einen besonderen Gast wieder, und zwar den ersten Friedensdiener, der es hierher geschafft hat nach Graz. Und zwar Daniel Moser, der wird uns hier viel erzählen heute über China, über sein Leben in Nanjing. Und ja, ich freue mich heute, dass du da bist. Und kannst du mal... Guten Abend, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Und ja, wir werden noch viel reden, aber jetzt starten wir erstmal mit einem Song hinein. Und zwar habe ich mir gedacht, zum Beginn ganz gut geeignet ist dann der Song von Alex Gaudino, das ist eigentlich ein italienischer DJ. Aber er hat einen Song kreiert mit dem, was, der sicher dann zu China passt, wenn wir dann auch noch drüber reden. Und zwar kommt jetzt Alex Gaudino mit seinem tollen Song Chinatown. Einen Moment, da gibt es gerade ein kleines technisches Problem. Der Song kommt gleich. Ja, Daniel, derweil könntest du mit dir mal reden. Ja, du bist heute hier und es freut mich sehr. Wie geht's dir denn so, jetzt wieder in Österreich zu sein? Also ich finde... Seit wann bist du da übrigens überhaupt? Genau, seit Anfang August bin ich wieder hier. Und ich muss sagen, Österreich ist einfach wunderschön. Es fühlt sich einfach super an, wieder da zu sein. Es ist jedoch komplett anders, wenn man auf dem anderen Ende der Welt ist. Und die Kultur ist anders. Die Menschen sind anders, wenn auch freundlicher, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ja, es hat mir gefallen, aber es gefällt mir natürlich auch wieder hier zu sein. Okay, und darüber werden wir jetzt dann gleich reden. Jetzt aber erstmal den Song, wie versprochen. Hier ist jetzt Alex Gaudino mit Chinatown. We'll be right back.

Und die sind alle ausgenommen von der Ein-Kind-Politik. Das heißt, von dem her werden sie nicht unterdrückt von der Regierung, weil sie einfach, sie können so viele Kinder haben, wie sie wollen, während die Han-Chinesen es nicht dürfen. Das ist auch sehr interessant. In der Wiener Zeitung habe ich einen Artikel gefunden, wo Leute, verschiedene Leute über ihre Erfahrungen berichten, die in China sind, Studenten, Leute, die dort Geschäftsbeziehungen haben und so weiter. Und da habe ich was gefunden, dass ein Musiker, 26, aus Tirol erzählt hat, in China gibt es Menschen wie Ameisen. Sowas gibt es in Österreich einfach nicht. Wie mein Vater da war, hat er sich morgens auf die Straße gestellt und hat nur die Menschenmassen fotografiert. Hat geschaut, geschaut, geschaut und war einfach nur fasziniert. Für die Chinesen war das ein ganz stinknormaler Wochentag, wie jeder andere auch. Was sagst du, ist es dir auch so gegangen, wo du das erste Mal dort warst, dass das diese große Anzahl von Menschen dich überfordert hat? Geschaut wird er wahrscheinlich sehr, sehr viel haben, weil die Chinesen, also ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo war ein Touristenfleck und da decken ihn wahrscheinlich die Chinesen mit Fotos ein, weil die stehen einfach auf weiße Ausländer und damals, also wann waren er dort unten? Jetzt ist es eh nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren. Das dürfte vor 2 Jahren, der Artikel ist vor einem Jahr erschienen, also vor 1-2 Jahren circa. Ja. Weil China ist ja touristisch erst seit der Olympischen Spielen ungefähr groß geworden. Vorher war es halb unentdeckt, halb entdeckt, so ungefähr. Aber mittlerweile kommen immer mehr Touristen. Und die Besonderheit, dass man weißer ist, wird dementsprechend immer geringer. Allerdings, wenn man dann noch irgendwo aufs Land rausfährt und da sind wirklich Chinesen, die sehen das erste Mal einen Weißen, dann wollen sie natürlich sofort ein Foto mit ihm haben. Das heißt, dann ist man selbst schon die Sehenswürdigkeit sozusagen. Genau, ja. Wie sah es jetzt bei dir aus? Gehen wir mal ganz zurück am Beginn deiner Reise. Wie sah es bei dir aus, als du angekommen bist in China, wie war der Flug, hast du da gleich eine Wohnung gefunden, wie ging es dir da am Anfang? Ich bin zuerst nach Shanghai geflogen und von dort aus dann nach Nanjing, das ist 1,5 Stunden mit dem Schnellzug, die Chinesen haben ja einen super 300 km/h Zug bis nach Peking hinaufgebaut und in den Süden bis nach Hongkong und da fährt man 1,5 Stunden und dann ist man schon in Nanjing, das ist die Hauptstadt von Jiangsu. Jiangsu ist berühmt dafür, eben, dass es ein sehr industrieller Standort ist, weil es am großen Fluss gebaut ist. Und dementsprechend leicht kann man dann Autos in die ganze Welt verschiffen. Also das ist im Osten Chinas. Genau, das liegt im Osten Chinas, mitten in der Industriezone und ist die Provinzhauptstadt von Jiangsu. Wir hatten ja früher gesagt, dieses Gefälle Ost-West. Und wie war das? Ist das wirklich noch so oder wird das immer weniger oder ist das ein Trend, der auch heute noch so da verbreitet ist? China ist ja zu einem großen Prozentsatz unbewohnbar, weil es einfach extrem viele Wüsten und Berge hat und Urwälder. Und der Osten von China, eben rund um Shanghai bis nach Peking hinauf, das ist ein einziges beckenähnliche Landschaft. Und da sind dann halt sehr, sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung, findet sich dort einfach, weil es nahe im Meer ist. Das heißt, es kann sehr leicht exportiert werden. Und weil es bewohnbar ist, im Gegensatz zum Landesinneren. Und deswegen ist auch die Stadt dementsprechend groß und die Provinzen sind dementsprechend groß. Wie groß ist Nanjing? Nanjing hat jetzt nur 8 Millionen Einwohner. Nur? Und ja eben, das ist komplett andere Größenordnung. Was ist ein Dorf in China? Ja, ein Dorf wird schon ein paar 100.000 Einwohner sowas haben. Okay. Also im Osten vom Lande. Im Westen gibt es ja auch die kleineren. Aber im Osten ist einfach alles bombastisch, ist einfach groß, die Straßen sind so breit wie bei uns ein Platz. Ja, es ist einfach anders. Und die normale, sagen wir jetzt mal, die Durchschnittsstadt, ja, in Österreich, sagen wir mal, eine Durchschnittsstadt hat so 10.000, 15.000, 20.000 Einwohner, jetzt abgesehen von den Großen halt. Was ist eine Durchschnittsstadt in China dann? Naja, also man muss eben jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Westen und Osten. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, es ist ein industrieller Standort im Osten, wo sehr viele Wanderarbeiter hinkommen wollen, damit sie Arbeit haben und ihre Familien dort großziehen können und auch den Wachstum und den Reichtum des Landes miterleben können. Also dann schätze ich schon, dass so eine Durchschnittsstadt so um die 1 Million Einwohner haben wird. Boah, wow, ist echt viel. Ja, also komplett andere Größenordnung. Von der Fläche her ist ja China ungefähr gleich wie Europa oder die EU. Und von Menschen her ist es halt viel, viel mehr. Und wieder zurück zu der Frage, zur Ausgangsfrage. Genau, ja. Jetzt, wo du eben angekommen bist, da in China, wie war das? Wie war das ganz am Beginn? Genau. Mit dem Flug, Wohnung und so weiter? Ja, also Flug normal. Jetlag war jetzt keiner da. Ich bin dann eben gleich danach, nachdem ich angekommen bin, nach Nanjing gefahren. Das war Ende Juli 2014. Ich bin dann von meinem Ich wurde von meinem Mentor Michael Schlemmer eingearbeitet und suchte mir dann auch eine Wohnung natürlich. Am besten im Stadtzentrum, weil Städte sind ja riesig und da braucht man dann schon einmal eine Stunde, bis man wieder im Zentrum ist. Und auch ein Elektromotorrad habe ich mir zugelegt, weil einfach der Verkehr ist natürlich etwas schlimmer als bei uns, sagen wir so, etwas unzivilisierter. Aber die U-Bahnen sind meistens voll und da ist es natürlich besser, wenn man dann selbstständig ist. Genau. Und am ersten Wochenende im August sind wir dann gleich wieder zurück nach Shanghai, damit wir die Generalkonsulin Neureiter kennenlernen. Die ist eben für uns verantwortlich, für uns Auslandsdiener. Auslandsdiener meine ich jetzt, dass es in Shanghai auch noch eine Stelle gibt, nicht nur in Nanjing. Und wir beide neuen Auslandsdiener waren eben dabei und dann noch unsere beiden Mentoren. Die Mentoren sind dann daraufhin wieder nach Wien geflogen und dann hat der Auslandsdienst begonnen für mich. Jetzt eine interessante Frage ist, dass du bist ein Friedensdiener. Das ist das erste Mal, dass wir einen Friedensdiener gar haben. Aber wir werden zwar später noch drüber reden, aber kannst du mir ganz kurz zusammenfassen, was ist überhaupt Friedensdienst? Wir haben immer, bisher hatten wir, glaube ich, acht Gedenkdiener und zwei Sozialdiener hier. Das heißt, du bist jetzt der Erste, der quasi ein Friedensdiener ist. Was ist jetzt der Unterschied? Nun, der Unterschied ist, dass der Auslandsdienst eben in den Gedenkdienst und den Sozialdienst unterteilt wird. Und da ich bin beim John Raabe Haus, habe ich gearbeitet. Und da der Friedensdienst in diesem Fall zwischen chinesischen und japanischen Kulturen vermittelt, weil das in dem John Raabe Haus, darüber werde ich dann noch später erzählen, stattfindet. Und den zweiten Friedensdienst als Beispiel, den wir haben, ist in Hiroshima das Peace Culture, das Atombombenzentrum in Hiroshima. Und da weiß man eindeutig, okay, das ist Friedensdienst, das kann nicht Sozialdienst und Gedenkdienst untergeordnet werden. Okay, das heißt, das ist meine eigene Kategorie, extra für diese Gegend sozusagen. Genau. Bevor wir jetzt weitermachen, ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Und zwar haben wir jetzt einen Song, den hast du mir jetzt gegeben. Und zwar ist das, der Song heißt... Quaises Yungdi von... Und die singen jetzt an Xiaopingguo. Genau. Und das, was das jetzt heißt, das war noch einmal... Was war das nochmal... Das sind Chopstick Brothers mit Little Apple. Und genau, Little und Apple, was hat es damit auf sich mit Little Apple? Also ja, Little Apple ist das iPhone. Das liebt er so sehr, das ist ein kleiner Apfel. Das heißt, es ist in China auch schon flächendeckend? iPhone ist in den Städten absoluter Hammer. Das ist ein Marktrenner, die... Haben es alle sozusagen. Das, ja, sind so markenversiert, sehr markenversiert. Okay. Joystick mit Little Apple hier auf Radio Auslandsdienst heute. Hier zu Gast Daniel Moser, er hat schon viel erzählt über seinen Auslandsdienst in China. Wir legen gleich weiter und zwar mit dem nächsten Thema und zwar, wie ging es dir mit dem Chinesischen? Wie ich jetzt vorher gesehen habe, du konntest es relativ gut aussprechen, diese Schriftzeichen da. Und wie lernt man so eine Sprache? Oder ist es gar nicht so schwer, wenn man sich das als Außenstehender vorstellt? Ja, und zwar, Chinesisch ist nicht schwer, das behaupte ich jetzt einmal. Chinesisch ist nur zeitintensiv, weil es einfach Mandarin, wie das Hochchinesische heißt, hat so ziemlich die einfachste Grammatik, die man sich nur vorstellen kann. Das heißt, es gibt nur einen Fall natürlich, es gibt keine Artikel, es gibt keine Verbkonjugationen, es gibt fast nichts. Es ist einfach nur Wörter, die man hintereinander hängt, gerade dass man noch zwischen Nomen und Verb unterscheidet. Und das ist mir das Geniale, dass es... einfach trotzdem eine der effektivsten Sprachen der Welt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde auf Chinesisch, ich bin hier, was heißt das dann? Wǒ zài zhè. Und was heißt das, wenn das jetzt wörtlich übersetzt? Ich bin hier. Das ist ganz gleich, okay. Das ist ganz gleich, ja. Also das Ich gibt es schon quasi, ja. Weil du meinst, genau, das, ja. Okay. Ja, interessant. Das heißt, wie viel Zeit würdest du sagen, braucht es, um die Sprache einigermaßen alltagstauglich sprechen zu können? Kommt ganz darauf an, wie intensiv man das macht. Also wenn man wirklich nach China geht und dann auch dort jeden Tag lernt und gleichzeitig mit chinesischen Freunden oder Vorgesetzten sich auseinandersetzt und einfach chinesisch reden muss, dann geht das sicher schon in 6 Monaten. Aber wie das mit jeder Sprache ist, wer macht das dann auch? Das heißt, es hängt. Dementsprechend, ich habe jetzt 2011 habe ich schon begonnen, als ich das erste Mal in China war. Und ja, leider vergisst man es extrem schnell wieder, wenn man in Österreich ist, weil einfach die Aussprache ist sowas Besonderes, dass man eigentlich nur Schriftzeichen machen kann, während man hier ist. Weil sonst lernt man es halt falsch und dann verstehen die Chinesen einen nicht, natürlich. Und jetzt, wenn du vorher schon gelernt hast, bevor du deinen Auslandsdienst angegangen bist, wo hast du das gelernt in Österreich? In Österreich habe ich gar nichts gelernt. Also gar nicht? Das, ich habe einmal Privatlehrer gehabt, aber das ist jetzt nicht so super gelaufen. Mhm. Deswegen habe ich dann einfach gelernt, indem ich mir einfach Auslandsstudenten gesucht habe, chinesische Auslandsstudenten, und habe denen einfach die Stadt gezeigt. Und dafür haben wir Chinesisch cool. geredet, so cool. ungefähr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gehen wir weiter, und zwar, das ist China, wie wir gehört haben, ist das größte oder sehr großes Land, bevölkerungsreichste Land, es ist so groß wie die EU, du gesagt hast, oder wie Europa, Europa oder die EU? Das weiß ich nicht so genau, aber es ist jedenfalls gewaltig. Groß, ja. Und was hast du alles so angeschaut in deiner Zeit, wo du jetzt in China warst? Es gab sehr viele Wochenendausflüge natürlich und zwei größere Reisen. Die eine, die war nach Harbin, das ist ganz im Norden, das ist an der Grenze zu Russland. Da hat es dann, als wir dort waren, so minus 26 Grad gehabt, wobei das war sehr, sehr warm für Jänner. Boah. Und da ist es eben berühmt dafür, dass es dort das Eisfestival gibt. Das Eisfestival ist ja dieses Festival, wo die Eiskulpturen, Schneeskulpturen so wunderschön geschnitzt werden, gekarft werden. Und dafür gibt es dann auch Preise. Und da kann man sich halt die Skulpturen anschauen, und die sind dann mit LEDs bestückt, sodass das Eis aus dem Inneren heraus leuchtet und so weiter. Das war ziemlich cool. Cool. Das ist echt gut. Dann warst du an der chinesischen Mauer? Ja, natürlich. Zweimal sogar. Mhm. Einmal mit einem Freund und einmal mit meinen Eltern. Und wie ist das so? Ist das so spektakulär, wie man sich's vorstellt? Oder? Ja, kommt darauf an, wo man ist. Ja. Es gibt Plätze, da ist die Mauer einfach nur wunderschön, weil wirklich niemand anders dort ist, und sie schlängelt sich ewig durch die Wälder durch, einfach mitten durch den Hügel. Dann gibt es auch natürlich die chinesische Mauer entlang der Wüste, die ist halt einfach nur gerade. Und dann gibt es auch noch verfallene Bruchstücke, die sind auch sehr, sehr wunderschön, nur kann man sie dann halt nicht besteigen natürlich, weil sie sind schon verfallen, das ist offiziell verboten. Wo warst du jetzt außer der chinesischen Mauer und in einem Ort im Norden, wo warst du sonst so? Warst du in Peking? Ja, genau. Also das mit der chinesischen Mauer, das verbindet man immer mit Peking, weil das ist die nächste Stadt zur Mauer. Mhm. Außer man geht eben in die Stadt, zur Mauer ganz im Westen oder zur Mauer ganz im Osten. Aber sonst war ich noch in Yunnan, zu chinesischem Neujahr. Und das ist wirklich ein wunderschönes Land. Das ist so an der Grenze zu, das ist so ein Bundesland, wie wir sagen würden. Eine Provinz zwischen Tibet und Thailand. Und im Norden ist halt Sichuan, falls das jemandem was sagt. Aber es ist einfach, im Norden ist der Himalaya, im Süden ist Dschungel. Mhm. Und das war einfach, das ist genial, dass man diese beiden Kontraste in einem Land verbindet. Und die Hauptstadt Kunming, das ist die Stadt des ewigen Frühlings. Das heißt, es hat minimal 15 Grad, aber auch maximal nur 30 Grad. Mhm. Das ist sowas wie der schönste Ort, damit man leben kann, für die beste Lebensqualität so ungefähr. Und wie chinesisch Neujahr, was machen die Chinesen an Neujahr? Nein, chinesisch Neujahr ist ja das Ende und der Beginn des Tierkreiszeichens. Es gibt ja 12 Tierkreiszeichen und alle 12 Jahre wiederholt sich das halt. Mhm. Das geht dann immer nach dem Geburtsjahr, und das funktioniert aber nach dem Mondkalender. Das heißt, jedes Jahr ist ein paar andere Tage. Und chinesisch Neujahr ist halt der größte Feiertag für die Chinesen. Früher haben sie ja fast keine Ferien gehabt wegen dem Kommunismus. Mittlerweile werden es immer mehr. Und mittlerweile ist eben auch das chinesische Neujahr, dass man 2 Wochen durchgehend ungefähr frei hat. Manche haben länger, manche haben nicht so lang. Mhm. Und da ist halt die Hauptreisezeit. Da ist jeder nur unterwegs. Die Restaurants haben geschlossen. Da kann man eigentlich in der Heimatstadt nichts machen. Also in Nanjing habe ich nichts machen können. In den Heimatstädten ist dann sehr viel los von den Arbeitern. Mhm. Und was ist für deiner Meinung die schönste Gegend von China, die du gesehen hast? Ist es da, wo die Städte sind, im Westen? Im Osten? Oder war es die Dschungelgegend oder da die chinesische Mauer? Oder kann man das nicht sagen, weil es eben so unterschiedlich ist? Genau, und zwar China ist riesig, das will ich jetzt nochmal betonen. Und in China gibt es einfach alle Kontraste. Das heißt, wenn man zur Wüste Gobi hinauffährt, in die innere Mongolei, oder dann eben Himalaya in Tibet, oder dann Dschungel entlang von Vietnam und Thailand, oder eben, was meiner Meinung nach das Schönste war für mich, sind die gelben Berge. Das ist ganz gleich im Westen von Nanjing gewesen. Das ist nur so 5 Stunden mit dem Autobus entfernt. Und das ist dieses Nebelgebirge, Und jeder Chinese sollte zumindest einmal im Leben die Berge besteigen, damit, das ist wieder ein Glauben vom Konfuzianismus, und die Berge sind einfach wunderschön. Das sind einfach, wenn man irgendeine malerische Landschaften von China kennt, dann sind das diese Berge. Und das sind insgesamt 4 Berge. Eines davon sind eben die Gelbe Berge, das ist ein Gebirge. Und die anderen 3, wenn man alle 4 bestiegen hat, dann ist man sozusagen ein guter Chineser. Und das erinnert mich jetzt übrigens ein bisschen an Slowenien. Jeder Slowene sollte einmal auf dem Triglav sein, am höchsten Berg Sloweniens. Ah, okay. Das sollte man gerade da so ein. Ja, das Interessante ist dort eben, dass diese bizarren Felsformationen aus den Steinen herausragen und es ist einfach Tiefnebel, das heißt, man sieht dann die Gipfel, wie die Gipfel aus dem Nebel herauskommen, und das schaut einfach wunderschön aus. Es gibt eben auch diese Anekdote, dass eben die schwebenden Berge von Avatar eben dort ihren Ursprung hatten. Stichwort, was du gerade angesprochen hast, Religion. Was sind die wichtigsten Religionen von China? Religion ist gleich oder in ist Politik eher ein Tabuthema in China. Man redet wirklich nur mit seinen besten Freunden darüber. China ist ja offiziell kommunistisch. China ist deswegen auch offiziell, hat keine Staatsreligion. Natürlich ist nach wie vor der Konfuzianismus sehr stark. Auch der Buddhismus ist stark und Christentum durch die Jesuiten ist auch sehr stark. Allerdings, es gibt von jeder Religion ein bisschen was. China ist da von dem her sehr säkular. Also jeder kann seine Religion so ausüben, wie er will. Nur offiziell gibt es keine Staatsreligion. Mhm. Dann ein ganz anderes Thema, muss man jetzt anschneiden. Und zwar habe ich da auch wieder in diesem Artikel der Wiener Zeitung gefunden, dass es generell einen großen Wettbewerb gibt. Das heißt, einen großen Wettbewerb zwischen den Chinesen, um quasi einen wirtschaftlichen Aufstieg zu erhalten und auch einen sozialen Aufstieg natürlich. Ist es dir so vorgekommen oder nicht so, dass es da ein sehr starkes Konkurrenzdenken gibt in der Bevölkerung? Oder hast du es nicht so mitgekriegt? Ja, und zwar beginnt das alles schon sehr, sehr früh, weil die Bildung, die ist ja auch eher so ein Konkurrenzkampf. Weil einfach in China ist das Bildungssystem so, dass meine Freundin hat mir das damals erzählt, dass sie eben um 5 Uhr schon aufgestanden ist und um 10 Uhr am Abend erst wieder ins Bett oder 11 Uhr, wenn sie noch was lernen hat müssen. Und das jeden Tag für 8 Jahre lang. Und es ist schon ein gewisses Leistungsdenken da und ein gewisser Leistungsdruck. Und wenn man den einfach nicht besteht, und deswegen gibt es ja mittlerweile auch diese Null-Bock-Generation auch in China, weil einfach, warum muss man das mitmachen? Es gibt sicher auch andere Wege. Also eine Kärntner Studentin, die sagt auch für diesen Artikel da, dass in China, sagt sie, in China ist Lesen etwas Positives. In Österreich lesen Kinder kaum freiwillig. Wenn die Mutter schnell was einkaufen geht, dann setzt sich das Kind hin und liest. Das ist etwas, was in Österreich kaum jemand tun würde. Und so ist es auch mit der Schule. Wenn du was kannst, wenn du gut bist, dann bist du cool. In Österreich gibt es ja keiner zu, wenn er was gelernt hat. Nein, das kenne ich nicht. Also in Nanjing sind die kleinen Kinder eher mit iPads herumgelaufen. Gut, kann natürlich sein, dass sie dabei was lesen oder was lernen. Aber mittlerweile hat eben auch die Unterhaltungsindustrie China entdeckt mit diesem Milliardenmarkt. Und nachdem jeder 5. Chinese schon ein Smartphone hat, oder mehr wahrscheinlich mittlerweile, und in den Städten hat eigentlich jeder ein Smartphone, hat einfach die App-Industrie. Die Apps sind extrem im Trend. Und was auch immer mit diesem Frozen, da hat fast jeder, nachdem dieser Film rausgekommen ist, hat fast jeder dieses Spiel dazu gekauft und dieses Spiel auch gespielt oder runtergeladen. Also China ist sehr kapitalistisch, kann man sagen? Ja, es ist sehr, sehr westlich angehaucht. Das heißt, nachdem in den 80er Jahren noch Coca-Cola oder in den 90er Jahren nur gekommen ist, dann mit der Zeit sind Jeans und McDonald's gekommen und ja. Mittlerweile ist alles immer, oder wie? Genau, es ist einfach, ja, mittlerweile gibt es natürlich auch Starbucks und was auch immer alles. Es ist einfach sehr amerikanisiert, so wie bei uns. Mhm. Und ja, ist natürlich kein Nachteil. Das macht die Kultur etwas greifbarer, weil sonst ist ja die chinesische Kultur ganz anders. Und gibt es so chinesische Fastfood-Ketten, chinesische? Ja. Also immer eine chinesische Version. Ich glaube, es hat auch ein chinesisches Facebook gegeben, oder? Gibt's ja, genau, das chinesische Facebook. Also da gibt es verschiedene, zum Beispiel QQ. Das ist der größte, also Kwe, auf Englisch QQ. Das ist ein sehr großes Chatprogramm. Das hat sich ursprünglich aus ICQ als Beispiel genommen und dann auf China projiziert. Und dann gibt es auch WeChat, das ist eben das chinesische WhatsApp und Facebook in einem. Und ja, es gibt dann auch chinesisches Twitter und alles Mögliche, weil die Marken und chinesisches YouTube natürlich, weil das ist ja alles blockiert in China. Mhm. Deswegen. Gehen wir noch ganz kurz, bevor wir den nächsten Song anspielen, dann zur chinesischen Küche. Und zwar, da sagt wieder dieser Zeitungsartikel, dass ein Diener in China vordergründig der Kommunikation dient. Als repräsentativ wird es erachtet, wenn der Eingeladene in der Regel als Zeichen der Gastfreundlichkeit im Übermaß bewirtet wird. War das bei dir auch so? Wenn du wo zu Gast bist, dass du... Die Chinesen sind super freundlich. Also sie begegnen wirklich den Ausländern, also mir, ich habe jetzt nur die Erfahrung gemacht, sehr freundlich gegenüber. Und bewirten tun sie natürlich auch sehr gut. Und dementsprechend, das Essen ist in China, hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Das heißt, wenn du fragst, wie geht es dir, kannst du auch fragen, hast du schon gegessen? Weil hast du schon gegessen und er sagt, ja, ich habe es gegessen, dann das heißt, es geht ihm gut, so ungefähr. Und es gibt ja noch immer dieses traditionelle Denken, dass man, wenn man aufisst, dann bekommt man noch einen Nachschlag, weil Aufessen ist unhöflich, man muss immer was übrig lassen, damit man auch dem Gastgeber zeigt, okay, ich bin wirklich voll, ich kann nichts mehr essen. Mittlerweile ist das so gemischt, mittlerweile ist man schon auch etwas nicht so sehr aufs Wegwerfen orientiert, aber natürlich, Chinesen sind extrem gastfreundlich und das Essen, beim Essen ist immer laut. Und ist es nur ein Gerücht oder ist es wirklich so, dass Chinesen auch Hunde, Katzen und so weiter essen? Ja, eher im Norden, Korea-Gegend dort isst man gerne Hunde. Ich weiß nicht, ob das von Korea kommt oder ob das eben nur in den nordchinesischen Provinzen ist, aber da isst man im Winter gern Hunde und Katzen, ja, sowieso. Aber ich habe es jetzt nicht gegessen. Ich habe eigentlich nie wirklich ein Hunde- oder Katzenrestaurant gesehen. Das wird mittlerweile immer weniger. Mhm. Was aber mehr wird, ist einfach, dass die Hunde dann als Haustiere verwendet nicht werden und nicht einfach nur als Beilage. Das heißt vom Nahrungsmittel zum Haustier. Genau, vom Hundeesser zum Hundehalt. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu unserem Standardteil, den Auslandsdienst-Standardblock. Das heißt, der Auslandsdienst kann ja als Ersatz für den Zivildienst bzw. den Wehrdienst absolviert werden. Er dauert immer insgesamt 12 Monate. Der Gedenkdienst, die meisten Gäste, die wir bisher gehabt haben, waren Gedenkdiener. Der befasst sich in erster Linie mit dem Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und an Museen. Ich glaube, in Shanghai gibt es auch eine Gedenkdienststelle, weil da hatten wir Andreas Wintersberger schon zu Gast. Genau, das ist dann das jüdische Museum vom Ghetto in Shanghai. Genau, der war schon einmal da. Ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in 3 Aufgabengebiete. Das ist Bildungsprojekte, Umweltprojekte und die medizinische Betreuung. Und sehr viel haben wir jetzt natürlich heute gehört oder werden wir noch hören über den Friedensdienst. Hier steht eben so schön, der Friedensdiener arbeitet an Projekten, die der Sicherung und des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Krisengebiete würde ich jetzt nicht so sagen, weil wir haben ja nur einen Friedensdienst in China und in Japan und das sind beides relativ stabile Länder. Stimmt eigentlich, ich sollte einen Text mal überarbeiten. Gut. Aufbau und Mitarbeit. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen. Es gibt dann verschiedene Bereiche, Referate dafür, zum Beispiel das BR-Referat oder das Übersetzungsreferat. Man lernt natürlich auch viel dazu, wie man Dinge einteilt, das heißt Organisation und auch wie man Konferenzen hält, wie man lernt Dinge zu hinterfragen und Reisen zu organisieren. Ein wichtiger Teil sind die Mittwochskonferenz. Diese finden jeden zweiten Mittwoch statt, immer über ein Online-Programm. Von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und ganz wichtig natürlich auch die Landesreferatstreffen. Die gibt es einmal im Monat und die dienen vordergründig eben der Kommunikation zwischen den Leuten des Landesreferats. Genau. Und da geht man auch als Neuinteressent hin, wenn man sich jetzt interessiert, den Auslandsdienst abzuleisten. Genau. Und wenn du jetzt Interesse hast oder ihr Interesse habt, sie gerade zuhört, dann einfach auf www.auslandsdienst.at bzw. auf Facebook. Auf der Facebook Österreichischer Auslandsdienst suchen, dann erhält ihr alle Informationen, alles Weitere und dann gibt es noch einen Tutor, den ihr erhält, der euch persönlich betreut und persönlich für euch da ist. Und jetzt zurück zu dir, Daniel. Wie war das bei dir, die Vorbereitungszeit? Hast du da viel Positives mitnehmen können? Ja, und zwar die Vorbereitungszeit war dann 2 Jahre vor meinem Dienstantritt, hat die dann begonnen. Ich bin in Kärnten eben unterwegs gewesen, das heißt, wir haben uns dann in Villach immer getroffen, weil das einfach in der Mitte ist. Und nach einem Jahr Vorbereitungszeit war ich dann aufgenommen im Verein, und konnte dann eben auch ins Ausland gehen, nach einem weiteren Jahr Mitarbeit. Und dieses erste Jahr habe ich natürlich auch mitgearbeitet. Und die Mittwochskonferenzen sind an und für sich das Um und Auf, weil da lernt man sehr, sehr coole Leute kennen, sehr eigentlich berühmte Persönlichkeiten, die eben in unseren Gebieten immer sind. Das war sehr, sehr interessant immer. Gehen wir jetzt wieder zurück zu dir, zu deiner Arbeit und zu China. Wir haben zahlreiche Sachen gehört heute über China, über das chinesische Leben und so weiter. Wir haben auch schon besprochen, was Friedensdienst bedeutet. War jetzt generell, was sind die Aufgaben an diesem John Rabe Haus? Das heißt, an diesem offiziellen John Rabe and International Safety Zone for Nanking Memorial Hall. Was sind da die Aufgaben? Soll ich dazu erst einmal erklären, um was es geht, oder soll ich gleich meine Aufgaben? Und zuerst einmal, was ist die Mission oder die Vision? Genau. Weil das heißt, der John Rabe Memorial Hall, das war ein Deutscher, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren ist und insgesamt Großteil seines Lebens in China verbracht hat und der chinesischen Bevölkerung sehr ans Herz gewachsen ist, beziehungsweise die Chinesen sind ihm sehr ans Herz gewachsen. Seine Kinder und seine Enkelkinder haben damals in den Nullerjahren, 1908 oder so, sind dann seine Kinder zur Welt gekommen und 1930er sind dann seine Enkelkinder zur Welt gekommen, alle in China. Und als dann der zweite Sino-Japanische Krieg ausbrach, blieb John Rabe im belagerten Nanjing. Nanjing war damals die Hauptstadt China, die Hauptstadt nämlich von der Republik China, die jetzt in Taiwan ist. Und er blieb als einer der wenigen Ausländer zurück und dadurch, dass er NSDAP-Mitglied war, konnte er mit den Japanern so verhandeln, dass sie die chinesische Bevölkerung nicht so massakrierten, wie sie es könnten. Weil damals gab es auch das Nanjing-Massaker und das ist eben durch die japanische Armee entstanden, bei der sehr, sehr viele Menschen umgekommen sind, in die Hunderttausende geht das. Allgemein sagt man so. 200.000, 300.000 Leute. Und noch einmal sind in dem John Rabe hat eine Sicherheitszone aufgebaut und in dieser Sicherheitszone waren eben die Leute sicher vor den Japanern. Oder zu 99%, sagen wir so. Und also dafür ist er eben der lebende Buddha von China geworden und der Oskar Schindler von China. Das habe ich auch gelesen, Oskar Schindler von China, das trifft eigentlich, glaube ich, auch genau, ja. Sehr viele Parallelen, wenn ich das so dir zuhöre. Und was war jetzt quasi deine Aufgabe dort? Meine Aufgabe war, John Rabe war Deutscher und dementsprechend sponsoren die deutschen Firmen in Nanjing, das heißt Siemens, Bosch Home Appliances und Siemens und auch BASF, der Chemiekonzern. Wieso genau Siemens? Weil John Rabe Siemens-Mitarbeiter war und über ein Vierteljahrhundert bei Siemens gearbeitet hat. Er war dann eben Siemens-Leiter von China in Nanjing, in der damaligen Hauptstadt. Und ja, er ist dann zurückgeblieben, obwohl ihm Siemens angeraten hat, sofort zu evakuieren, weil es ihm um sein Leben gegangen ist. Aber ihm war das Leben der Chinesen wichtiger. Und wie ist die Meinung, die öffentliche Meinung von John Rabe jetzt in China selber? In China ist er, sie haben so eine Umfrage gemacht, und zwar war er der zweitbeliebteste Ausländer in China vom 20. Jahrhundert. Wow. Also die schätzen ihn schon sehr, aber trotzdem, viele Leute kennen ihn nicht in China, noch weniger Leute kennen ihn hier und es ist schade. Und generell jetzt gesehen, was waren deine Aufgaben, jetzt auf die Frage zurückzukommen? Genau, meine Aufgaben war einmal Veranstaltungen im John Rabe Haus mitzuhelfen, weil ich habe da mit Abstand am besten Englisch gesprochen. Und später ist dann auch Chinesisch ein bisschen dazugekommen und eben mein Deutsch war einfach, da ich deutscher Muttersprachler bin, war ich dann immer verantwortlich für die Sponsoren. Das heißt, wenn es irgendwelche Diskussionen dazwischen uns gegeben hat, dann war ich immer dabei. Und eben auch ausländische Touristen, die vorbeigekommen sind, habe ich auch gerne ab und zu eine Führung gegeben. Angemeldete Gruppen sind vorbeigekommen, zum Beispiel von der deutschen Schule in Shanghai oder von amerikanischen Schulen oder eben ganz normal chinesische, habe ich auch gerne Führungen gegeben. Und jetzt die neue Biografie von John Rabe herausgekommen. Und da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen dann beim Recherchieren im John Rabe Haus. Wie viele Mitarbeiter gab es dort? Oder gibt es dort? Und zwar 5 hat es dort gegeben, ja. Gibt es noch immer dort. Und es gibt also so eine Art wie auch einen Besucherkomplex, wo man das... Genau, das John Raabe Haus, wie das Name schon sagt, das wurde in John Raabes alter Residenz gebaut. Das ist so eine Villa, die ziemlich groß ist für 2 Personen. Aber für ein Museum ist es doch relativ klein. Deswegen ist es eher eine Memorial Hall, einfach eine Gedenkstätte an John Raabe. Und da ist auch eher, und daneben ist natürlich auch noch die internationale Sicherheitszone. Und wie er sonst noch alles mitarbeitete in der Sicherheitszone, weil John Raabe konnte das natürlich nicht alleine machen. 250.000 Leute, das sind einfach zu viel, die er beschützt, zu viel, als er die beschützen konnte. Deswegen brauchte er sehr viele Helferlein. Die meisten davon eben Briten und Amerikaner, die haben eben John Raabe zum Vorstand der Sicherheitszone ernannt, weil er NSDAP-Mitglied war. Und eben noch einmal zurückfangen zu seiner Biografie. Ging das eigentlich lang gut oder ist das irgendwann auch aufgedeckt worden? Oder hat es bis zum Ende durchgehalten? Ja, John Raabe überlebte bis zum Ende, also nach dem Nanjing-Massaker mit Anfang Februar, fuhr er dann mit dem Schiff wieder Ende Februar, Mitte Februar zurück nach Deutschland, weil Siemens ihn einfach zurückbeorderte und seine Frau wollte ihn wiedersehen, seine Kinder, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, da war dann die schlimmste Zeit um. Und er hat ihm ein Tagebuch geschrieben. Deswegen ist John Raabe sehr berühmt geworden, weil es einfach ist, dass wenn ein NSDAP-Mitglied über die Japaner solche Gräueltaten berichtet, obwohl sie Verbündete waren, dann hat das zu bedeuten, dass die Japaner wirklich diese Gräueltaten machten. Und deswegen ist John Raabes Tagebuch einfach der Beweis gewesen, dass das Nanjing-Massaker wirklich stattfand, weil die japanischen Behörden oder Politiker oder die japanischen Rechten verschweigen das oder streiten es einfach ab. Und durch dieses Tagebuch, das dann aber leider erst 1996 herausgebracht wurde, weil seine Familie immer Angst hatte, okay, er war ein Nazi, es könnte noch hinter das passieren, die Familie könnte in Ungnade fallen und so weiter. Obwohl er nur auf dem Papier ein Nazi war, er hatte natürlich chinesische Freunde und das allein besagt schon, dass er kein richtiger Nationalsozialist war. Und deswegen wartete die Familie sehr lange. Aber eben seit 1996 ist sein Tagebuch ein Bestseller. Und ein Film wurde gedreht mit Ulrich Dukur. Und eben jetzt die Biografie auch noch. Das heißt, eine detaillierte Biografie, was alles passiert ist. Und interessant ist ja, dass er quasi seinen Beitrag auch gemacht hat jetzt zur Aufarbeitung des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, mit diesem Tagebuch. Und wie stehen jetzt eben heute die Beziehungen zwischen China und Japan? Weil du sagst, Friedensdienst, das ist ja quasi die... auch deine Aufgabe dann als Friedensdiener oder gewesen, dass da genau. quasi der Frieden genau, das ist eben das Interessante. Deswegen bin ich ans John Raabe Haus gegangen, weil mich einfach dieser Konflikt zwischen Japan und China interessiert, weil Japan hat sich ja nach wie vor nicht für seine Gräueltaten damals im Zweiten Sino-Japanischen Krieg und im Zweiten Weltkrieg und auch während der Besatzung, es gibt da sehr viele andere Gräueltaten, die sie gemacht haben, Massaker und so weiter, und das hat sich nach wie vor nicht entschuldigt. Nicht offiziell, es gab immer wieder Entschuldigungen, allerdings, dass der Kaiser jetzt sagt, okay, ich entschuldige mich hiermit offiziell, gab es nicht, das heißt, im Gegensatz zu Deutschland. Ähnlich wie zum Beispiel Deutschland-Frankreich, der wo ja Deutschland genau. offiziell sich entschuldigt hat mit einer Geste und so weiter. Genau. Das gibt es bis heute nicht quasi zwischen und China dementsprechend und ist es nach wie vor ein gewisser Hass, der den Chinesen gegenüber den Japanern ist, also kann natürlich auch sein, dass dieser Hass von der Propaganda vom Kommunismus ist. Das weiß man nicht. Aber es spielt ihnen natürlich in die Hände, weil ein gemeinsamer Feind haltet halt den Staat ein bisschen mehr zusammen. Mhm. Und dementsprechend ist einfach das, dass in China und in Japan, ja. Generell. Also. Das heißt, dass es immer noch ein schwieriges Verhältnis ist, quasi zwischen den beiden Staaten. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen und ich habe auch gesehen, dass Japaner vorbeigekommen sind und sich wirklich entschuldigt haben, aber also die Japaner, die vorbeikommen beim John Raabe Haus, natürlich geht es ihnen ans Herz. Allerdings, so gut kenne ich mich nicht aus, dass ich da jetzt dann verallgemeinern kann. Damit sind wir jetzt leider schon am Ende unserer Sendung angelangt heute. Daniel, es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Wie gesagt, wie immer, freuen wir dich dann in den Fazit-Blog. Das heißt, was ist so das Fazit deines Jahres in China? Hast du da viel für das Leben mitnehmen können? Oh ja, also China ist Hammer. Aber der Hammer kann ich natürlich auch manchmal erschlagen, wenn es dann ging. Es ist einfach Action pur. Es ist einfach unbegrenzte Möglichkeiten, weil es sind so viele Leute, da findet sich immer irgendetwas, was man machen kann, selbst wenn man nichts kann. Und dementsprechend, wenn man es mag, und ich mag es eindeutig, dann, ja, dann ist man dort einfach glücklich, auch wenn es leider aufgrund der Luftverschmutzung und aufgrund des begrenzten Internets und dass man das Wasser nicht aus der Wasserleitung trinken kann zum Beispiel und so weiter. Das sind dann schon Sachen, die ich an Österreich sehr, sehr schätze und vermisst habe, die ich jetzt immerhin wieder habe. Aber diese Action, die wird mir abgehen. Okay, danke für das tolle Interview heute und wir wünschen dir auch von das ganze Team von Radio Auslandsdienst wünscht dir natürlich auch viel weiterhin viel Erfolg für dein danke Studium sehr. In Leoben. Gell? Genau, ja. So den Auslandsdienst würde ich nie bereuen. Das okay. War Hammer. Das war super. Am Ende möchten wir noch wie immer hinweisen, Radio Auslandsdienst gibt es natürlich auf Facebook, wir freuen uns wie immer über ein Gefällt mir oder auf der Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, den 30. Oktober statt.